Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now, Paul says in verse 13. Nun sagt Paulus in Vers 13. And we're coming to the last few verses of this incredible, beautiful epistle. Und wir kommen zu den letzten Versen dieses erstaunlich schönen Briefes. Beautiful because we can learn so many things. Schön, weil wir so viele Dinge lernen können. Even though not so many things that he had to write were very nice. Auch wenn nicht so viele Dinge, die er zu schreiben hatte, sehr schön waren. I still think it's a great letter. Finde ich, dass es trotzdem ein toller Brief ist. Remember to stay alert and hold firmly to all that you believe. Denkt daran, wachsam zu bleiben und haltet fest an dem, was ihr glaubt. We cannot be told this often enough. Das kann uns nicht oft genug gesagt werden. How many times have I said that Galatians 5 verse 1 we must constantly force ourselves to apply? Wie oft habe ich schon gesagt, dass wir uns ständig dazu zwingen müssen, Galater 5 Vers 1 anzuwenden? That for freedom Christ has set us free. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. It's our job now to stand firm. Es ist unsere Aufgabe, standhaft zu bleiben. And here Paul is giving them two advices. Hier gibt Paulus ihnen zwei Ratschläge. First of all, to stay alert and to hold firm to what you believe. Erstens, bleib wachsam und halte fest an dem, was du glaubst. The longer we live before Jesus comes back. Je länger wir leben, bevor Jesus wiederkommt. Or shall I say that the closer we get to return of Jesus. Oder anders gesagt, je näher wir der Wiederkunft Jesu kommen. The more we need this advice to stand firm. Desto mehr brauchen wir diesen Rat, standhaft zu bleiben. It is such a dangerous thing for us to think that we don't have to stay firm, we don't have to be alert. Es ist so gefährlich für uns zu denken, dass wir nicht standhaft bleiben müssen, dass wir nicht wachsam sein müssen. I heard and I never checked if this is true. Ich habe gehört, habe es aber nie nachgeprüft, ob es stimmt. But I heard that most of the accidents happen very close to before you get to your destiny. Aber ich habe gehört, dass die meisten Unfälle sehr kurz bevor du dein Ziel erreicht passieren. Or actually it was like this, very close before you get back home. Oder eigentlich war es so, kurz bevor du nach Hause kommst. No, I don't know if this is the truth, but I could imagine it and I'll tell you why. Nun weiß ich nicht, ob das stimmt, aber ich sage dir, warum ich mir das schon vorstellen kann. Because once you're close to home, I'm already used to this road. I don't have to pay attention anymore. Bist du einmal in der Nähe deines Zuhauses, bist du bereits auf diesem dir vertrauten Weg und du bist nicht mehr aufmerksam genug. We must keep reminding ourselves in Christian walk we have to stay alert. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, in unserem christlichen Leben wachsam zu bleiben. Remember? Erinnere dich? The devil is going around like a roaring lion. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. And then look what it says. Schau, wie es weiter heißt. Seeking whom he may devour. Suchend, wen er verschlingen kann. That means he can't just go ahead and devour Christians. Das bedeutet, dass er nicht einfach losziehen und Christen verschlingen kann. He has to find the ones who are not alert. Er muss diejenigen finden, die nicht wachsam sind. Isn't that strange that people seem to have one of two attitudes? Ist es nicht eigenartig? Die Menschen scheinen eine von diesen zwei Haltungen zu haben. One attitude is to be careless. Ah, the devil is defeated on the cross. Who cares? Die eine Haltung ist die der Sorglosigkeit. Ah, der Teufel ist am Kreuz besiegt. Wen kümmert's? The other attitude is to be always scared of the devil. Die andere Haltung besteht darin, sich ständig vor dem Teufel zu fürchten. Both attitudes are completely wrong. Beide Haltungen sind völlig falsch. Why do we have to be afraid of a defeated enemy? It makes no sense. Warum müssen wir Angst vor einem besiegten Feind haben? Das macht keinen Sinn. But why should we be careless? Warum aber sollten wir leichtsinnig sein? When the Apostle Paul uses the word here to stay alert, wenn der Apostel Paulus hier das Wort wachsam sein verwendet, in the original Greek, here is what it means. Dann bedeutet das im griechischen Original Folgendes. It means be cautious. Es bedeutet achtsam sein. Be cautious and that simply means be careful how you live your life. Sei achtsam und das bedeutet einfach, dass du vorsichtig sein sollst, wie du dein Leben lebst. And it's in the imperative, in the active voice and in the present tense. Es steht im Imperativ, in der aktiven Stimme und im Präsens. So I want to tell you today, please stay alert. Heute sage ich dir, bleib bitte wachsam. Don't live your Christian life like Jesus did everything on the cross. I don't have to care about anything anymore. Lebe dein christliches Leben nicht nach dem Motto, Jesus hat alles am Kreuz getan, ich muss mich um nichts mehr kümmern. You have to be alert. Du musst wachsam sein. I tell you one area. I mean, I could tell you so many areas where you have to be alert. Ich nenne dir einen Bereich. Ich könnte dir so viele Bereiche nennen, in denen du wachsam sein musst. One area where people so many times are not alert. Ein Bereich, in dem die Menschen so oft nicht wachsam sind. And then suffer awful consequences. Und dann schrecklich unter den Konsequenzen leiden. Marriage is destroyed. Zerstörte Ehen. Christian life destroyed. Zerstörte christliche Leben. Families destroyed. Zerstörte Familien. They're not alert when it comes to watching their hearts. Sie sind nicht wachsam, wenn es darum geht, auf ihr Herz zu achten. Heart has to do with thoughts and feelings. Das Herz hat mit Gedanken und Gefühlen zu tun. What kind of thoughts are you thinking? Welche Art von Gedanken denkst du? What kind of emotions are you allowing yourselves to feel? Welche Emotionen erlaubst du dir zu fühlen? Be alert. Sei wachsam. Don't open your heart to negative thoughts and negative emotions. Öffne dein Herz nicht für negative Gedanken und negative Gefühle. I've seen people who seem to have a great Christian life and bam, suddenly everything gets destroyed. Ich habe Menschen gesehen, die scheinbar ein großartiges christliches Leben führen und bang, plötzlich wird alles zerstört. And then you wonder, how could this even happen? Dann fragst du dich selbst, wie konnte das überhaupt passieren? And then you figure out, you realize they did not be alert in guarding their hearts. Dann stellst du fest, dass sie nicht darauf geachtet haben, ihr Herz zu hüten. So watch your thoughts and watch your feelings. Achte auf deine Gedanken und auf deine Gefühle. Allow me to tell you something. Erlaube mir, dir etwas zu sagen. Your words are extremely powerful. Deine Worte sind sehr mächtig. But I think sometimes Christians think only the words that come out of the mouth are extremely powerful. Ich glaube aber, Christen denken manchmal, dass nur die Worte, die aus dem Mund kommen, sehr mächtig sind. Your internal conversation is also very powerful. Dein inneres Gespräch ist aber auch sehr machtvoll. It doesn't affect other people so much, but it affects your heart just as much. Es beeinflusst andere Menschen nicht so sehr, aber es wirkt sich genauso stark auf dein Herz aus. So be alert of your internal conversation. Achte auf deine innere Konversation. Watch carefully what's going on inside of your heart. Achte genau darauf, was in deinem Herzen vor sich geht. What you feel. Was du fühlst. What you think. Was du denkst. Be alert. Sei wachsam. And? Und? I will see you tomorrow. Wie immer, bis morgen.